haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die falsche Tochter. Jemand hatte meinen Briefkasten mit Werbemüll vollgestopft. Ich las mich gelangweilt durch die Welt der unglaublich günstigen Angebote, die genauer betrachtet alle mehr oder weniger nach Abzocke und schlechtem Service aussahen. Es war 14.30 Uhr, als ich von Herrn Pfarr erlöst wurde. Im Gegensatz zu den meisten meiner Klienten machte er keinen bedrückten Eindruck. Ich bin Alleinunterhalter und Erfinder. Manchmal auch beides zusammen. Mein Wunsch ist es, den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Mit einem großzügigen Vorschuss bringen Sie auch mich zum Lächeln. Darüber können wir verhandeln, Herr Maloney. Das können wir nicht. Meine Tarife sind so fest wie Stahl. Ein Tausender müssten Sie vorschießen, um mich lächeln zu sehen. Das ist viel Geld. Aber wenn Sie Frau Langhart finden, dann hat sich der Aufwand gelohnt. Sie suchen nach einer Frau. Bea Langhart. Sie arbeitet als Sprecherin. Sie kriegt Geld, wenn sie den Mund aufmacht. Sie macht Werbung und anderes. Ich habe sie gebucht, aber jetzt ist sie weg. Weshalb nehmen Sie nicht einfach eine andere Sprecherin? Das geht nicht. Mein Projekt ist kurz vor der Vollendung. Möchte nicht jeder Mensch am Morgen sanft von einer netten Stimme geweckt werden? Sanft, nicht übertrieben fröhlich, und das Ganze muss eine persönliche Note haben. Hören Sie selbst. Hallo Philipp, dein Frühstück wartet. Hallo Philipp, Zeit mit mir unter die Dusche zu gehen. Ich möchte diese Erfindung an Hotels verkaufen. Man kann jeweils den Vornamen des Gastes programmieren. Das ist viel angenehmer, als vom Hotelservice geweckt zu werden. Was meinen Sie? Ich würde umgehend das Hotel wechseln. Selbstverständlich kann man auch die individuellen Wünsche der Gäste berücksichtigen. Ein aufmerksames Hotelpersonal wird die entsprechenden Charakterzüge eines Gastes berücksichtigen. Das hört sich dann zum Beispiel so an. Hey, Maloney, ab unter die Dusche. Das klingt schon besser. Aber ich würde trotzdem vorziehen, von einem ganz gewöhnlichen Wecker geweckt zu werden. Sie sind eine Ausnahme, garantiert. Die Hotelgäste werden meine Erfindung lieben. Noch fehlen mir aber einige Dutzend Vornamen und Standardsätze. Ich kann dafür nicht einfach eine andere Sprecherin nehmen. Frau Langhart hat bereits 2/3 aller Texte gesprochen. Und jetzt ist sie weg. Ich kann sie auf ihrem Handy nicht mehr erreichen, und das Tonstudio, das mir Frau Langhart vermittelt hat, weigert sich, ihre Adresse rauszurücken. Ich soll nach der Sprecherin suchen. So ist es. Leider kenne ich nur ihren Namen und die Handynummer, die aber nicht mehr in Betrieb ist. Ich vermute, dass es einen Konflikt gab mit dem Tonstudio. Aber es kann doch nicht sein, dass ich deshalb meine Sprecherin verliere. In einem Monat muss der Prototyp fertig sein. Dann möchte ich ihn an einer Hotelmesse vorstellen. Was geschieht eigentlich mit den Gästen, die nicht Deutsch sprechen? Die werden in ihrer jeweiligen Landessprache geweckt. Aha. Sobald ich erste Interessenten an Land ziehe, werde ich mit den Aufnahmen für die internationalen Versionen beginnen. Er gab mir die Visitenkarte des Tonstudios und beschrieb mir Frau Langhart als eine sehr jugendlich aussehende Frau mit dunklen, langen Haaren. Danach ging er nach unten, suchte und fand einen Bankautomaten, und wenig später machte ich mich auf den Weg. Das Tonstudio war im Keller eines Hochhauses untergebracht. Ja, Frau Langhart hat für uns gearbeitet. Sie ist unauffindbar. Was wollen Sie von ihr? Es geht um einen Auftrag als Sprecherin. Wir sind sehr zurückhaltend, wenn es um die privaten Daten unserer freien Mitarbeiter geht. Stalking. Sie haben sicherlich schon davon gehört. Gerade Frauen mit einer angenehmen Stimme und dem dazu passenden Aussehen sind gefährdet. Ich habe nicht vor, Frau Langhart zu stalken. Ich bin Privatdetektiv und suche für meinen Anrufbeantworter eine gewinnende Stimme. Ihre Stimme passt doch ganz gut. Mit ein wenig Übung könnten Sie sogar einfache Aufträge annehmen. Wir suchen im Moment eine männliche Stimme für einen Spot. Wenn das Honorar stimmt, bin ich einem Nebenjob nicht abgeneigt. Es geht um Blasenschwäche und geeignete Einlagen. Für Anfänger bezahlen wir 120 Franken. Das ist kein schlechter Ansatz für 10 Minuten Arbeit. Sie müssten mit 2 bis 3 Stunden rechnen. Für einen einzigen Werbespot. Jedes Wort muss sitzen. Das Timing und die Betonung. Alles muss perfekt sein. Danke, danke, aber für so etwas bin ich ungeeignet. Deshalb suche ich Frau Langhart. Ich gebe Ihnen Frau Langharts Adresse. Für 120 Franken. Ist das Ihre Flatrate für alles? Der Markt wird immer enger. Mit den heutigen Computern kann sich jeder ein eigenes Studio einrichten. Es werden immer weniger Aufträge und alle versuchen, den Preis zu drücken. 50 Franken. Wie bitte? Ich tue, was all Ihre Kunden tun, den Preis drücken. Okay, einverstanden. Aber das bleibt unter uns. Frau Langhart arbeitet selten für uns, aber ab und zu könnte ich Sie als Sprecherin vermitteln. Warten Sie einen Moment, ich suche Ihre Adresse raus. Der Moment dauerte beinahe 10 Minuten. Immerhin wohnte Frau Langhart nicht allzu weit vom Tonstudio entfernt. Auf mein Klingeln öffnete niemand. Ich wartete und klingelte erneut. Es schien niemand zu Hause zu sein. Dafür bekam ich Gesellschaft durch eine junge Frau. Suchen Sie auch nach Caroline? Nein. Ich verstehe nicht, weshalb sie ihren Namen änderte. Caroline? Ja. Hier auf dem Türschild steht Bea Langhart. Das ist die Frau, die hier wohnt. Sie arbeitet als Sprecherin. Caroline hat nie als Sprecherin gearbeitet. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Es ist seltsam, dass sie jetzt einen anderen Namen hat. Wann haben Sie Caroline zuletzt gesehen? Vor 2 Tagen, völlig zufällig. Ich war hier im Haus bei einem Hautarzt. Als ich die Treppe hochging, sind wir uns begegnet. Ich nehme nie einen Lift, die Treppe ist gesünder. Sie war genauso überrascht wie ich. Sie kam aus dieser Wohnung. Ich sagte ihr, dass ich mit ihr sprechen möchte und gab ihr meine Handynummer. Aber sie meldete sich nicht. Und deshalb kam ich hier. Da habe ich gesehen, dass an der Tür ein anderer Name steht. Vielleicht handelt es sich um eine Verwechslung. Nein, sie hat mich ja auch erkannt. Das war Caroline, ganz eindeutig. Sie beschrieb mir ihre langjährige Freundin und die Beschreibung passte zu dem, was mir mein Klient über Bea Langhart erzählt hatte. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, lud ich Frau Mutsch zu einer Tasse Kaffee ein. Das war schon seltsam, als sie damals plötzlich wieder auftauchte. Caroline war schon einmal spurlos verschwunden. Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen. Wie es so geht, man verliert sich aus den Augen. Eines Tages stand sie plötzlich vor meiner Tür und sagte, dass sie ein paar alte Freunde besuche, bevor sie endgültig auswandert. Sie wollte auswandern? Ja, deshalb war ich ja auch so überrascht, sie hier in der Stadt anzutreffen. Aber vielleicht hat es nicht geklappt mit dem neuen Leben. Man kann das ja auch im Fernsehen mitverfolgen. Die Leute haben völlig unrealistische Vorstellungen. Wann ist sie ausgewandert? Das war vor 2 Jahren. Und sie hat sich nie bei Ihnen gemeldet? Sie sagte, dass sie alle Zelte abbrechen wolle zur alten Heimat. Nur noch einmal kurz Hallo sagen und dann war sie weg. Ein wenig seltsam kam mir das schon vor. Und jetzt taucht sie als Bea Langhart wieder auf. Vielleicht hat sie geheiratet. Aber weshalb der andere Vorname? Das ist sehr seltsam, finden Sie nicht? Jetzt fällt mir ein, dass ich nicht mal weiß, weshalb Sie zu Caroline wollten. Ich wollte zu Frau Langhart. Ich bin Privatdetektiv. Echt? Das ist ja wie im Krimi. Es scheint, dass Frau Langhart von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden ist. Möglicherweise hat es mit dem Zusammentreffen mit Ihnen zu tun. Aber warum? Wir haben uns nur kurz gegrüßt, das war alles. Ja, natürlich war sie überrascht und ich auch. Aber das ist doch kein Grund, um abzutauchen. Dafür kann es 1000 Gründe geben. Suchen Sie beruflich nach Menschen, die spurlos verschwunden sind? Das kommt ab und zu vor. Das muss spannend sein. Ich benötige mehr Informationen über Caroline. Zum Beispiel den Nachnamen. Zollinger. Ja. Sie lebte bei ihrem Vater. Die beiden wollten gemeinsam auswandern. Ist das nicht seltsam? Was? Dass eine erwachsene Frau ihrem Vater ins Ausland folgt. Sie wollten nach Kalifornien auswandern. Welche junge Frau möchte das nicht? Kennen Sie Ihren Vater? Zollinger? Ja, aber nur vom Sehen. Ihre Mutter ist früh verstorben. Vermutlich hatte sie deshalb eine enge Bindung zu ihrem Vater. Ich schrieb mir die Namen der früheren Wohnorte auf. Es konnte durchaus sein, dass eine Verwechslung vorlag. Doch das plötzliche Verschwinden einer jungen Frau hatte meist Gründe, für die es sich lohnte, zu ermitteln. Mein Klient arbeitete an seinem Computer. Bea Langhart hatte für ihn unzählige Sätze, Namen und Wörter gesprochen, die er nun mit komplizierten Berechnungen potenziellen Gästen zuordnete. Das Schwierige ist, niemanden zu brüskieren. Es darf keine Reklamationen geben. Deshalb muss ich alles berücksichtigen. Altersunterschiede, Herkunft, sozialer Rang, das muss alles mit einfließen. Ein Direktor muss anders angesprochen werden als ein Handelsreisender. Nur so kann mein System Erfolg haben. Frau Langhardt ist untergetaucht und es sieht danach aus, dass sie ein Doppelleben führte. Das kann ich mir schwer vorstellen. Sie machte auf mich einen top-seriösen Eindruck. Haben Sie mit ihr auch über private Dinge gesprochen? Wir haben während der Arbeit ein wenig geplaudert, aber nur belanglos. Was man halt so plaudert. Hat sie erwähnt, dass sie eine Zeit lang in den USA gelebt hat? Nein, sie hat eine Schauspielausbildung gemacht. Ob hier oder in den USA, weiß ich nicht. Sie zu suchen kann aufwendig und langwierig werden. Das ist ganz schlecht. Sie sollten sich nach einem Ersatz umsehen. Das ist leicht gesagt. Ich müsste alle Aufnahmen noch einmal machen. Das wird teuer. Vielleicht reicht das Material für eine Light-Version. Für eine Präsentation würde es reichen, aber für den praktischen Einsatz nicht. Vielleicht ziehe ich das zweite Projekt vor. Ein sprechender Fußball. Ich bezweifle, dass das Sepp Blatter gefallen würde. Aber er wäre ungemein praktisch. Man könnte ihn so programmieren, dass er die Torlinie erkennt. Wenn er diese überschreitet, ruft er laut Tor, Tor, Tor. Wenn er schweigt, geht das Spiel weiter. Was halten Sie davon? Ich sagte ihm, dass ich die Idee unausgereift fand, worauf er ins Grübeln kam. Er gab mir 2 Tage, um Frau Langhardt zu finden. Danach wollte er mit einer anderen Sprecherin wieder von vorn beginnen. In meinem Büro erhielt ich Besuch von Herrn Ramseyer. Ich habe etwas für Sie, das garantiert 120 Franken wert ist. Sie möchten mir schon wieder eine Information verkaufen. Ich kann auch wieder gehen. Raus mit der Sprache. 120. Ich habe Ihnen bereits 50 gegeben. Mehr gibt es bei Meloni nicht. Bea Langhardt? Ja. Sie sind nicht interessiert? Okay, dann gehe ich jetzt wieder. 50 Franken. Also gut. Und wehe, die Information taugt nichts. Ich weiß, wo sie steckt. Tatsächlich. Hat sie sich bei Ihnen gemeldet? Sie hat sich in einem Business-Apartment außerhalb der Stadt angemietet. Ich benötige die Adresse. Die darf ich nicht weitergeben, das habe ich ihr versprochen. Es gibt viel zu viele solche Apartmenthäuser. In der Stadt schon, nicht aber in Grünwil. Da gibt es nur eines, ich habe mich erkundigt. Hat sie Ihnen gesagt, weshalb sie nicht mehr in ihre Wohnung will und weshalb sie ihr Handy-Abo geändert hat? Nein, aber sie klang verängstigt. Weshalb hat sie angerufen? Sind Sie ihr Freund? Sie brauchte Geld. Ich habe es ihr online überwiesen. Sie wollte nicht, dass wir uns treffen. Glauben Sie, dass Bea in Gefahr schwebt? Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Aber sie ist eine gute Sprecherin und sehr zuverlässig. Es wäre schade, wenn ihr etwas zustoßen würde. Es klang nicht sehr mitfühlend. Als ich in Grünwil eintraf, regnete es. Das Apartmenthaus lag in der Nähe des Bahnhofes. Im ersten Stock gab es eine Rezeption, an der man mir aber keine Auskunft über die Gäste geben wollte. Ich wartete unten in einem kleinen Empfangsraum, in dem ein Kaffeeautomat stand. Nach 3 Stunden wurde ich belohnt. Eine Frau, auf die die Beschreibung passte und die trotz des Regens eine große Sonnenbrille trug, betrat das Haus. Lassen Sie mich in Ruhe oder ich rufe die Polizei. Ich tue Ihnen nichts, Frau Langhardt. Oh. Woher wissen Sie meinen Namen? Sebastian Pfarr hat mich beauftragt, nach Ihnen zu suchen. Pfarr? Den habe ich total vergessen. Er hat noch jede Menge Sätze, die Sie für ihn vertonen sollen. Ja, das geht jetzt aber nicht. Weil Sie sich vor jemand fürchten. Ja, das geht Sie gar nichts an. Mein Name ist Philipp Meloni, ich bin Privatdetektiv und ein Mann für alle Fälle. Es ist besser, wenn ich mich an die Polizei wende. Das bezweifle ich. Das war nur ein Auftrag, mehr nicht. Das verstehe ich. Ich lebe ebenfalls von Aufträgen. Es ist an der Zeit, dass die Polizei eingeschaltet wird. Ich habe es total verdrängt. Was haben Sie verdrängt? Rufen Sie die Polizei oder soll ich es tun? Wenn es sein muss. Aber ich möchte dabei sein, wenn Sie gestehen. Was? Ich gestehe nichts. Ich möchte nur eine Geschichte erzählen über den Auftrag. Ich wartete, doch es kam nichts mehr. Schließlich gab ich nach und rief im Polizeipräsidium an. Ich hörte, wie mein Anruf an 12 Stellen weitervermittelt wurde. Einige Empfänger stöhnten, andere fluchten. Schließlich war doch einer bereit, nach Grünwil zu fahren. 1 Stunde später saßen wir im Apartment von Frau Langhardt. Im Namen aller überflüssigen Einsätze, Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich? Aber wieso? Sie wollten eine Aussage machen. Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass es keine gute Idee ist, die Polizei anzurufen. Die alte Mund, Maloney. Es ist immer eine gute Idee, die Polizei anzurufen. Wen haben Sie weshalb umgebracht? Ich? Ja, ich habe niemanden umgebracht. Entweder Sie lügen oder ich kann wieder gehen. Ich lüge nicht, aber Sie dürfen trotzdem bleiben. Ich darf bleiben. Sie sind ja so entgegenkommend wie eine Geisterfahrerin. Die Frau hat Ihnen etwas zu sagen. Sie sollten ihr zuhören und danach Ihre Schlüsse ziehen. Also gut. Um welchen Mordfall geht es? Ich hoffe um keinen. Sie hoffen? Sind Sie eine dieser gespürigen Frauen, die einen Mord fühlen, wo gar keiner ist? Ich bin Schauspielerin. Ach, das wird ja immer besser. Welche Rolle spielen Sie im Moment? Mein Name ist Bea Langhardt. Das können Sie überprüfen. Und ob wir das können? Sie begleiten mich jetzt aufs Präsidium und dort werden wir alles überprüfen. Frau Langhardt hat vor einiger Zeit ihre schwierigste Rolle gespielt. So war es doch, oder? Das kann man so sagen. Eine Rolle? Ich habe eine Tochter gespielt. Was ist daran so schwierig? Ich spielte die Tochter nicht auf der Bühne, sondern im realen Leben. Aha! Sie haben im realen Leben eine Tochter gespielt. Was soll dieser Quatsch, Maloney? Bei dieser Frau sind einige Schrauben locker. Sie hat eine fremde Tochter gespielt oder eine falsche, ganz wie Sie wollen. Eine falsche Tochter? Eine, die es gar nicht gibt? Eine, die weit weg in einem Gefängnis saß. Caroline Zollinger. Woher wissen Sie denn das? Ich bin Privatdetektiv. Das ist stadtbekannt, Maloney. Viel interessanter sind die Aussagen dieser jungen Frau. Sie haben im Gefängnis eine falsche Tochter gespielt, die weit weg ist. Herr Zollinger hat mir die Rolle angeboten. Er wollte nicht, dass sein Umfeld erfährt, dass die eigene Tochter im Gefängnis sitzt. Deshalb sollte ich für 2 Monate in die Rolle der Tochter schlüpfen und mich von einigen ehemaligen Freundinnen und Bekannten verabschieden. Es sollte so aussehen, als würden Vater und Tochter in die USA auswandern. Und den Schwindel hat keiner bemerkt. Ich bin eine gute Schauspielerin. Darum geht es nicht. Ich würde es bemerken, wenn unsere Nachbarn plötzlich mit einer falschen Tochter auftauchen würden. An der Art, wie sie redet, wie sie einen ansieht, wie sie sich bewegt. Ich habe Caroline Zollinger auf Videoaufnahmen studiert. Dazu kommt, dass wir uns sehr ähnlich sehen. Sie sind mit Zollinger in die USA gereist. Nein, meine Rolle beschränkte sich darauf, sie hier zu zeigen. Ach. Zollinger hat ganz bewusst Freundinnen ausgesucht, zu denen seine Tochter seit längerer Zeit keinen engen Kontakt mehr hatte. Es hat wunderbar funktioniert und ich war mächtig stolz. Sollen wir jetzt klatschen, oder was? Ja. Verstehe nicht, weshalb sich die Polizei für dieses Theater interessieren sollte. Mir ist erst danach bewusst geworden, dass ich vielleicht für etwas ganz anderes benutzt wurde. Zollinger sagte mir, dass seine Tochter irgendwo in Südamerika in einem Gefängnis sitzt. Damals gab es tatsächlich einen ähnlichen Fall, über den in den Zeitungen berichtet wurde. Erst Wochen später fragte ich mich, ob das die ganze Wahrheit ist. Oder ob ich nicht einfach eine Art Alibi für Zollinger war. Eine Art Alibi? Sie vermuten, dass Zollinger seine eigene Tochter getötet hat? Der Gedanke war so schrecklich, dass ich ihn verdrängt habe. Bis ich vor meiner Wohnung auf eine der Frauen traf, von denen ich mich damals als Caroline Zollinger verabschiedet habe. Da kam alles wieder hoch. Der Polizist zückte einen Notizblock und schrieb kurze Sätze, die er allesamt wieder durchstrich. Schließlich riss er ganze Seiten aus dem Buch und steckte sie in seine Hosentasche. Danach bat er Frau Langhardt, die ganze Geschichte noch einmal zu erzählen. Wir waren noch immer im Apartment. Der Polizist hatte mit seinem Handy und seinen Fragen im Polizeipräsidium für Verwirrung gesorgt. Aber nach gut einer Stunde hatten wir die Informationen, die wir benötigten. Üble Sache, Maloney. Otto Zollinger ist vor einem halben Jahr wieder in die Schweiz zurückgekehrt, ohne Tochter. Über die Tochter gibt es keine Angaben, aber auch keine Vermisstmeldung. Weil alle denken, dass sie in den USA lebt. Das ist schon möglich, aber es könnte auch sein, dass Zollinger die Wahrheit sagte und seine Tochter in Südamerika in einem Gefängnis sitzt. Das müssen die fleißigen Polizistinnen und Polizisten doch herausfinden können. Nicht, wenn uns der Fall nicht gemeldet wurde. Normalerweise wenden sich Schweizer, die im Ausland verhaftet werden, an das Konsulat. Bei Zollingers Tochter war das offensichtlich nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass sie in einem Gefängnis sitzt. Ja, das werden wir herausfinden. Wir könnten Zollinger eine Falle stellen. Schließlich haben wir die perfekte falsche Tochter hier. Ich, Ich soll noch einmal Caroline spielen? Warum nicht? Sie waren beim ersten Mal so überzeugend, das sollte auch ein zweites Mal klappen. Es kann sein, dass Sie sich damit in Lebensgefahr begeben. Aber das ist immer so, wenn man sich in der Nähe von Philipp Maloney aufhält. Ich werde zuerst mit Zollinger reden. Tun Sie das, Maloney. Falls er Sie erschießt, wissen wir, dass er gemeingefährlich ist. Vermutlich lebt er in der Überzeugung, dass niemand weiß, was mit seiner Tochter geschehen ist. Das ist aufregend. Endlich wieder einmal eine richtige Rolle und nicht nur dieses mühsame Sprecherinnenzeug wie für Herrn Pfarr. Er freut sich darauf, wenn Sie weitere 500 Vornamen für ihn vertonen. Moment. Wer ist Herr Pfarr? Und weshalb hat er 500 Vornamen? Ich muss mich jetzt konzentrieren und Caroline wieder hervorholen. Der Polizist schaute sich um, aber da war weit und breit keine Kommode, aus der man eine falsche Tochter hätte hervorholen können. Frau Langhardt schloss die Augen und gab seltsame Laute von sich. Ich fragte den Polizisten nach der Adresse von Zollinger und machte mich danach umgehend auf den Weg. Zollinger ließ mich ein, nachdem ich ihm eine rührende Geschichte erzählt hatte. Weshalb möchten Sie wissen, wie es mir in den USA gegangen ist? Ich arbeite an einer Reportage über ehemalige Auswanderer. Man hat mir gesagt, dass Sie zusammen mit Ihrer Tochter ausgewandert sind. Wer hat Ihnen das gesagt? Leider kann ich meinen Informanten nicht preisgeben. Ich bin ohne meine Tochter ausgewandert. Sie war verhindert. Das ist interessant. Finden Sie? Ja. Wir hatten den Plan, gemeinsam auszuwandern. Ah. Sie aber wollte unbedingt vorher alleine durch Südamerika reisen. So. Das war keine gute Idee, aber lassen wir das. Ich finde das hochinteressant. Die Leser unseres Magazins Schicksale hautnah werden davon begeistert sein. Ich möchte nicht darüber reden, auch nicht über meine Zeit in den USA. Es war eine einzige Enttäuschung. Schreiben Sie das ruhig. Auswandern ist ein Traum, den man besser nur träumt, aber nicht lebt. Da sich unser Magazin auch an jüngere Leser wendet, würde ich mich gerne mit Ihrer Tochter unterhalten. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ein Vater vermisst seine Tochter, das ist grandios. Davon leben all die Schrott, ich meine, all die wunderbaren Magazine. Ich könnte Ihnen einen Detektiv vermitteln, der nach Ihrer Tochter sucht. Nein, gehen Sie jetzt. Es war ein Fehler, Sie reinzubitten. Bitte respektieren Sie meine Privatsphäre. Ein kurzes Interview nur und vielleicht ein Foto Ihrer Tochter. Raus, sofort. Er zeigte zur Tür. Ich ging und öffnete sie, er folgte mir. Im Treppenhaus stand bereits das fleischgewordene Dienstreglement. Zollinger schaute den Polizisten mit einer Mischung aus Wut und Verwunderung an. Otto Zollinger? Ja. Herr Zollinger, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Was für eine Nachricht? Ihre Tochter ist wieder da. Was? Das ist ja fantastisch. Unsere Leser werden begeistert sein. Was für Leser, Maloney? Sie kennen sich? Ja, er arbeitet ab und zu für uns. Ein soziales Projekt. Menschen aus der Gosse für die Gasse. Oder umgekehrt. Ich verstehe nicht, was das alles mit mir zu tun hat. Ja, freuen Sie sich nicht darüber, dass Ihre Tochter wieder da ist. Was ist mit meiner Tochter? Sie wartet unten auf Sie. Sie wartet? Aber nein, das muss ein Missverständnis sein. Meine Tochter sitzt in Südamerika in einem Gefängnis. Sie ist freigekommen. Dank unserer Hilfe. Menschen aus dem Knast und hinter Gitter. Oder umgekehrt. Ein Hilfswerk für Philipp Maloney. Und andere Sozialfälle. Sie scheinen ein wenig verwirrt zu sein, Herr Zollinger. Verwirrt? Ja. Ja, meine Tochter kann unmöglich. Es ist so, dass wir keinen Kontakt mehr hatten. So lange. Ja. Caroline, Sie können jetzt raufkommen. Nein, nein, das ist nicht möglich. Nichts ist unmöglich, Herr Zollinger. Genau, Maloney. Uns ist es gelungen, eine Begnadigung für Ihre Tochter zu erwirken. Gleich steht sie vor Ihnen. Hallo, Papa. Das ist jetzt aber... Nein, das ist lächerlich. Das ist nicht meine Tochter. Das ist eine Schauspielerin. Sehen Sie doch. Die Jahre im Knast haben mich gezeichnet. Aber jetzt bin ich wieder frei. Schluss jetzt. Das ist nicht zum Aushalten. Was will die Frau von mir? Ist das eine Erpressung? Wo wollen Sie Geld von mir? Weshalb sollten wir Geld von Ihnen wollen, Herr Zollinger? Also ich hätte gegen ein kleines Honorar nichts einzuwenden. Ja, das ist wieder typisch Maloney. Kaum geht es ums Geld, fallen Sie aus der Rolle. Papa, bitte umarme mich. Das ist eine Farce. Man will mich reinlegen. Ich will das nicht. Haut sie ab. Alle zusammen. Auch diese miese Schauspielerin. Hey, Ich bin keine miese Schauspielerin. Ich habe Ihre Tochter perfekt gespielt. Ha, sehen Sie, das ist nicht echt. Wir lösen jetzt alles auf, Herr Zollinger. Ich bin von der Polizei. Und ich bin Privatdetektiv. Ja, das interessiert jetzt gerade nicht mal, Loni. Und ich bin Schauspielerin und Sprecherin. Das ist mir alles zu anstrengend. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja, wir werden gemeinsam nach Ihrer Tochter suchen. In welchem Gefängnis sitzt sie gerade ein? Peru, ich weiß das nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, wo Ihre Tochter im Gefängnis sitzt. Das macht nichts. Wir werden das Auswärtige Amt einschalten. Ich brauche ein paar Minuten. Danach würde ich reden, aber sie muss weg. Sie sieht ihr zu ähnlich. Ich halte das nicht aus. Wir verabschiedeten Frau Langhardt und gratulierten ihr zu ihrer tadellosen Performance. Zollinger ging ins Bad, begleitet von unseren Blicken. Er benetzte sein Gesicht. Danach schaute er sich um und fand eine Flasche Pflaumenschnaps. Ein paar Schlucke später redete er. Wir hatten Streit. Fast immer, seit meine Frau gestorben ist. Caroline war ein Biest. Sie hat mich bestohlen, wann immer sie konnte. Einmal wurde ich etwas heftiger. Ich wollte sie nicht töten. Wir waren im Wald, machten einen Spaziergang. Ein Wort gab das andere und da hatte ich plötzlich den Ast in der Hand. Sie starb in meinen Armen. Sie geben zu, Ihre Tochter im Wald erschlagen zu haben. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Caroline war unstet. Sie lebte wie eine Nomadin. Es gab keine Freundschaften, die länger als ein paar Monate hielten. Ich dachte, wenn ich es schaffen würde, alle glauben zu machen, dass sie mit mir auswandert, dann würde man sie irgendwann vergessen. Irgendwann kommt jede Leiche wieder ans Licht. Das haben Sie schön gesagt, Maloney. Allerdings stimmt das nicht ganz. Gerade Leichen, die im Meer oder in tiefen Seen liegen, kommen manchmal nie mehr nach oben. Aber glücklicherweise gibt es viele gelangweilte Multimillionäre, die auf dem Meeresgrund nach allem Möglichen suchen. Ab und zu werden sie auch eine Leiche finden. Ich habe sie vor einem Monat besucht. Sie liegt immer noch da, wo ich sie begraben habe. Jetzt hat es ein Ende. Genau. Das Theater fällt, wie man im Vorhang sagt. Die Leiche von Zollingers Tochter wurde wenige Tage später ausgegraben. Mein Klient versprach mir eigens für mich, einen seiner humanen Wecker herzustellen. Doch dazu kam es nicht, weil kein einziges Hotel Interesse an seiner Erfindung hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die falsche Tochter.